Strip Man Wax. After all that stress, let's break it down for the peoples. Yo, this is Orion the Hunter. Yo, I'm about to reach back to my brain and spit some shit that I did when I was like 9 years old. I don't give a fuck about a nigga when you bring a lot of triggers. I'ma hit him with a pen, no matter what he gotta say. I'ma do what I do, but I'm on every time I'm on shine, time to fuck you. So if you want this, then you put up in your vest. Get a thug with the best, but it's like me and test. I'ma do you want a rest, but I'm only the less. Get back with a gap, where some holes in your flesh. Come on, I break a jaw with my little rope. So I come out of B-A-N-Y in Panama. Think you're hot, but you're not. With the words, you better stop. Boss, all you cats up with my double glocks. That's what it is. A little short something. But yeah, that's what it is. I crash the mic, enabling battle. Raging impatient. Fuck around to the second round. It's gonna be taken. Don't never mistake it. We'll smash your life. Mann, ich setze deine Party auf Eis. Hier kommen rein, Morwin und Orion the Hunter. Wax, Digga, Ross, mach deinen Weg frei wie ein Panzer. Ihr könnt weiter mit dem Feuer spielen, aber verbrennt euch nicht die Finger, denn ich ficke deinen Kopf wie Heroin. Es macht Gong und die zweite Runde schlägt an. Jetzt guck dich an, wie schnell du vor die Runde gehen kannst. Leute fragen mich, ob ich ein bisschen verrückt wär. Ich sage nein, es gibt nur kein Zurück mehr. Ich stecke zu tief drin, um auszusteigen und etwas Neues zu beginnen. Denn das hier ist nichts anderes als der Kampf für einen Traum. Ein Traum, an den ich mal mein eigener Vater glaubt. Und genau deswegen lass ich mir nichts nehmen. Genieß weiter das Spiel mit dem Feuer, doch ich halt auf ewig dagegen. I crash the mic, enabling battle, raging impatient. Fuck around to the second round, it's gonna be taken. Don't never mistake it, we'll smash your life. Lyrics up in the making, though we lead in a massive strike. I crash the mic, enabling battle, raging impatient. Fuck around to the second round, it's gonna be taken. Don't never mistake it, we'll smash. Jetzt komm ich mit Orion the Hunter, Green und Wax, yes. Das ist wie guter Crack am Set zu Live-Gigs. On stage geben wir nur das Beste und lieben Sex. Don't ask who the best, wir sind die Chefs. Deutsch-amerikanische 187 Murder Raps. Eine Kombination, ein Team und ein Track. Und wir wollen an die Spitze mit Double Cat. Wir sind schon seit Jahren bereit für diese Bitch. Und schicken täglich Bretter und geben auf alles einen Fick. Hey guys, seid ihr bereit für das? Dann hebt die Faust, spreiz die Finger für diesen guten Shit. Bag of chips, and we ain't talking about ruffles. We talking about the profits that come from the hustle. Bag of chips. Und es geht hier nicht um die Snacks, sondern wie komm ich auf besten Weg zu dem Cash. Bag of chips, and we ain't talking about ruffles. We talking about the profit that come from the hustle. Bag of chips. Und es geht hier nicht um die Snacks, hey, sondern wie komm ich auf besten Weg zu dem Cash. We blast our nine, we with some niggas, we'll step up. Cause right arm goes down, pull that tech up. Shots pop off, nigga, leave you wet up. Then I murk off in that GS Lex truck. And we don't like nines, only like eagles. In my front line, they don't like people. No smiles and smirks, straight foul at work. Still, man, it's time to take our child to church. That's why the streets love us, often we greet mothers. But their phrase in return is that we heat buses. It make us feel fucked, insults real tough. But it's fucked up in return, this unsteal stuff. And we hit them off with bread, so they won't have to beg and tell their moms. Dog hit us off with his. And I never been scared to ask lower moms for dome. If not, hit her off with chrome, I blast my nine. And we ain't talking about ruffles, we talking about the profits that come from the hustle. Bag of chips. Und es geht hier nicht um die Snacks, sondern wie komm ich auf festen Weg zu dem Cash. Bag of chips. And we ain't talking about ruffles, we talking about the profit that come from the hustle. Bag of chips. Und es geht hier nicht um die Snacks, sondern wie komm ich auf besten Weg zu dem Cash.